WDR-Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins live. Domian. So, liebe Leute, ich bin hochgespannt, was heute alles passieren wird. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt unglaubliche Erlebnisse. Ich möchte gerne sprechen mit Leuten, die Engel sehen können, die dem Teufel vielleicht schon mal begegnet sind, die Geister wahrnehmen können, die eine bestimmte Gabe haben oder vielleicht auch mit Leuten, die irgendwann schon mal Kontakt zu Außerirdischen hatten. Und darüber hinaus würde ich auch gerne noch mit Menschen sprechen, die vielleicht einen sehr ungewöhnlichen Kriminalfall erlebt haben oder darin verwickelt waren, den man letztendlich auch nicht erklären kann. Also unglaubliche Erlebnisse, das ist unser Thema heute Nacht. Ihr könnt euch gerne melden unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Carola. Guten Morgen, Carola. Guten Morgen, Jürgen. Ich sehe keinen Namen, keinen Namen schon, aber kein Alter von dir. Ach, haben Sie mich gar nicht nachgefragt, die waren charmant. Ich bin 49 Jahre alt. 49, sehr gut. Ja. So, du hast dich zu unserem Thema gemeldet, unglaubliche Erlebnisse. Genau, ich bin vor 7 Jahren ein spirituelles Medium geworden und ich wusste vorher gar nicht, was das überhaupt ist. Wie wird man vor sowas? Vor 7 Jahren ist... Bitte? Wie wird man sowas? Wie wird man sowas? Gute Frage. Meine Großmutter ist am 1. Dezember 2007 verstorben. Neujahrsmorgen 2008 bin ich aufgewacht und habe mich an meinen kleinen Tisch gesetzt, eine Kerze angemacht, wie ferngesteuert Papier und Stift genommen und habe auf einmal Botschaften durchgeschrieben. Also automatisch so, geschrieben. Du hast dich einfach mal... Einfach so, ohne Vorbereitung, mich ohne Vorwarnung... An den Tisch gesetzt und dann fing das an. Genau. Geliebtes Kinderlein, liebste Carola. Mhm. Was für eine erste Botschaft war das? Von der Oma? Von der Großmutter, ja. Mhm. Geliebtes Kindelein, habe ich alles noch auf so kleinen Zettelchen, weil ich ja gar nicht vorbereitet war. Hab keine Angst, bitte teile den Menschen mit, die brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben. Der Tod ist kein Hindernis. Mir geht es gut. Mhm. Und dann wurde, also es wurde immer mehr und immer mehr, auch dass sie mich liebt und dass ich den Menschen mitteilen sollte, dass es eine Zwischenwelt, eine geistige Welt gibt und nun dass wir mit der verbunden sind. Okay, nun könnte man spontan sagen, das ist eine Form, wie du deine Trauer bewältigt hast. Du hast deine Großmutter verloren. Ich gehe davon aus, dass du sie gemocht oder geliebt hast. Ja, wir haben eine enge Verbindung so, gehabt. Und dann kann das natürlich, könnte ja das psychologisch erklärbar sein, dass das einfach eine Form ist, dass das aus deinem Unterbewussten herauskam. Ja, ich habe das aber immer weiter, also es war wirklich wie so ein Drang, immer weiter geschrieben. Es fing an, auch in der Handschrift meines Großvaters für meine Schwester Botschaften zu schreiben. Mhm. Das nennt man automatisches Schreiben. Und dann wurde mir gesagt, dass ich auch anfangen würde zu sprechen und auch zu singen, wenn ich denn wollte, auch Botschaften. Manchmal gebe ich auch so. Ich habe auch ein englisches Mantra durchbekommen, so ein Heilmantra. Du singst und du sprichst in fremden Zungen? Ich spreche wohl in fremden Zungen. Ja, mittlerweile, ich bin mit einem Psychiater befreundet, durfte ihm das auch mal vorführen. Ja. Um auch mir mal eine psychiatrische Meinung davon erklären zu lassen. Und er konnte sich das selber nicht erklären, aber es kam ihm sowas von realistisch vor. Mhm. Also, das heißt, seit 7 Jahren praktizierst du das jetzt schon. Genau. Du bekommst Botschaften aus dem Jenseits. Ja. Und du kannst auch dann in einer anderen Stimme sprechen. Oder lässt das Jenseits spricht dann quasi in einer anderen Stimme durch dich. Ich bin der Kanal. Mhm. Und ich stelle mein Ego an die Seite. Wie oft machst du das? Das mache ich öfter. Für mich mache ich es gar nicht mehr, weil ich intuitiv mich einfach durch mein Leben führen lassen möchte. Ich habe nicht verstanden, du machst im Moment gar nicht mehr? Doch, aber für mich persönlich nicht so, mehr, weil so. Ich mich intuitiv einfach führen lasse. Okay. Und das, ja. Du machst das für andere Menschen, die kommen zu dir? Genau, die kommen zu mir oder schreiben mir E-Mails. Was fragen diese Menschen dich? Was wollen die von dir? Das fängt an von ganz trivialen Fragen, wie wann kommt der Traumpartner oder so. Und dann ist das für mich auch eine Herausforderung, weil es gibt ja keine unnützen Fragen, sage ich mal. Für jeden ist ja seine Frage dann die wichtigste. Mhm. Aber diese tiefgründigen Fragen, die auch ja sehr viel Tiefgang haben, wo die Menschen auch Eigenverantwortung übernehmen müssen und nicht einfach nur ihre Antworten präsentiert bekommen, damit sie nicht Verantwortung übernehmen, sondern dass man ihnen das einfach aufs Tablett serviert. Da habe ich kannst du dann denn, doch eine Herausforderung mit. Ja, glaube ich. Kannst du denn so relativ spontan sowas machen? Ja. Das heißt, wir beide könnten etwas machen jetzt? Genau. Also ich begebe mich jetzt mal in die Energie. Also krieg keinen Schrecken, wenn ich jetzt hier anfange, ein bisschen schräg zu singen. Das ist okay. Das, du warnst mich schon mal vorab. Wie gehen wir dann weiter vor? Frag ich dich dann etwas oder wie funktioniert das? Du kannst mich fragen, vielleicht was Allgemeines, um dann nicht ins Persönliche zu gehen. Ja, okay. Genau, für das Allgemeinwohl oder wie auch immer. Ja, ab wann darf ich dich fragen? Nach wie vielen Sekunden? Du wirst angesprochen. Ah ja, okay. Dann beginnen wir jetzt. Okay, wir beginnen jetzt. Ja. Wir haben uns heute und hier freien Stücken zusammengefunden und größtmögliche Informationen, Heilung für Jürgen und für alle Beteiligten zu erhalten aus der reinen göttlichen Quelle. Und ich, Carola Heike Störmer, stelle mich jetzt und hier als Kanal zur Verfügung und bitte mein Ego, sich vollstens an die Seite zu stellen. Wir bitten um Schutz und Führung und dass nur das mit uns passiert, was gut und richtig für uns ist. Und es beginnt jetzt. Now is the time to go ahead, to find your way into the light. You are the light. Be sure, don't be afraid. You will be loved. Geliebter Erdenjunge, du hast den Weg heute zu uns gefunden und dafür möchten wir dir über alle Maßen danken, denn wir haben nicht oft die Möglichkeit, zu euch Erdenwesen zu sprechen, vor allen Dingen nicht, wenn ihr uns nicht ruft, denn es ist wichtig und richtig, dass ihr uns ruft und uns bittet um unsere Führung, unseren Schutz und unsere Begleitung, denn euer freier Wille steht über allem und eure eigene Individualität. Geliebter Jürgen, geliebter Junge, hast du die ein oder andere Frage an uns, die du an uns richten möchtest? Ja, ich habe sehr gerne, würde ich eine Frage stellen. Könntet ihr mir oder könntest du mir netterweise sagen, wie der Name des Mädchen lautet, das erste Mädchen, in das ich verliebt war? Es ist an dem, dass... Bitte? Dass eine Sabine in unserem allgemeines Bewusstsein gezogen ist. Doch dieses muss mitnichten dieses Mädchen gewesen sein. Doch eine Sabine war auch zugegen, zu der du irdische Gefühle gehegt und gepflegt hast. Ich muss leider sagen, dass ihr euch irrt. Dieses Mädchen hieß nicht Sabine, sondern Andrea. Okay, auch die Außerirdischen oder die Menschen der anderen Welt können sich ja vielleicht einmal irren. Dann fragen wir nochmal nach einem anderen Namen. Wie hieß mein Großvater väterlicherseits mit Vornamen? Geliebter Junge, du wählst uns gerade mit sehr trivialen Fragen auf eine gar irdische Prüfung stellen. Ja, sagen. So ist es an dem und deren. Ist es an dem, geliebter Junge, dass dieses zwar für euch, für euren Intellekt zu wissen, und es geht aber darum, den euren Intellekt ein wenig außer Acht zu lassen, sondern in euer Fühlen, in eure Intuition und Verbindung zu kommen. Okay. Wir möchten dir nicht ausweichen, doch dich daran erinnern und die deinen Brüder und Schwestern, die dieses jetzt auch mitvernehmen, dass es nicht darum geht, sondern darum, wie ihr euch jetzt ausrichtet. Nicht was war und nicht was kommen wird. Das sind schöne Worte. Nur hätte mich das erste sehr überzeugt und ich wäre lieber dann auf das zweite eingestiegen. Also ich merke schon, das ist ein relativ schwieriges Unterfangen, aber dann vielleicht auch noch eine grundsätzlich esoterische Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Das Leben an sich und die Aufgabe, der seinen eigenen Seele zu erfüllen, in Freude und in Verbundenheit zu leben und auch dann dahin zu scheiden. Okay, hätte ich jetzt auch so sagen können, aber das widerspricht sich dann ja auch nicht. Kannst du wieder zurückkommen zu Carola? Geht das? Ja. Da muss man mal husten. Das Jenseits ist ein bisschen staubig, ist schon klar. ja, ich merke. Carola, ist so ein bisschen misslungen das Ganze, aber naja. Aber Sabine, nah war es nicht, aber nicht so ganz schlecht. Die Sabine lag total daneben. Aber es ist wirklich so, dass... Aber jetzt im Ernst, wenn du sagst, dass du mit diesen Überwesen da Kontakt hast, das müsste doch für die ein Klack sein, so einen Namen mal rauszuhauen. Es geht ja dann gar nicht drum. Es geht vor allen Dingen darum... Es geht ja darum, mich zu überzeugen. Und das hätte mich wirklich jetzt vom Stuhl gehauen, wenn du gesagt hättest, Andrea... Dann wäre ich hier klein mit Hut geworden in meinem Studio. Ja, das glaube ich dir. Ja, wirklich. Mhm. Aber egal. Ich habe mich gefreut, dass wir beide uns kennengelernt haben. Ja, mach das Beste aus deiner Gabe und verwirre die Menschen nicht. Und das habe ich hiermit getan. Naja. Und habe mich ja dann, nicht gerade zum Besten gestellt. Naja. Aber ansonsten, das, was von der geistigen Welt, und das ist ja, ich bin ja Überträgerin, ja. Meistens zu den Menschen, das, was kommt, eigentlich immer gute Resonanzen hat, darüber freue ich mich natürlich sehr. Ja, sehr okay, schön. Jürgen. Alles Gute wünsche ich dir. Auch dir alles Gute. Danke. Danke, ciao. Tschüss, ciao. 0800 220 5050. Wir unterhalten uns über unglaubliche Erlebnisse. Was habt ihr schon erlebt, was unglaublich ist? Vielleicht habt ihr einen Spuk erlebt oder Geister gesehen oder mit einem Engel gesprochen. Oder vielleicht könnt ihr auch hell sehen oder habt telepathische Gaben. Oder worauf ich ja sehr scharf bin, ich möchte gerne mit jemandem sprechen, der glaubt, dass er von einem Außerirdischen schon mal irgendwie kontaktiert wurde oder entführt wurde oder sowas. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Heinz. Heinz ist 60. Guten Morgen, Heinz. Hallo, Domian. Hallo, Heinz. Ich kann Engel sehen, um das mal so ganz salopp zu sagen. Ah, ich erkläre das gleich. Sehr gerne. Ja, erklär's am besten sofort. Ja. Also, ich war 2006 in der Klinik in Dampf. Das liegt oben in Schleswig-Holstein. Mhm. Und habe dort eine junge Schwester kennengelernt, die mich so ein bisschen betreut hat. Und die hat dann eines Tages zu mir gesagt, Heinz, du bist privilegiert, um Engel auf die Reise zu schicken. Ach. Und da habe ich gesagt, das ist alles Blödsinn, so Quatsch, sowas gibt's nicht. Um Engel auf die Reise zu schicken? Zum Beispiel, ja. Ja, erzähl mal weiter. Ich habe einen Engel, der mich regelmäßig begleitet. Mhm. So, und da habe ich gesagt, ist alles Quatsch. Und daraufhin sagte sie, warte ab, was passiert. Und nach zwei Tagen geschah tatsächlich was. Ich war im Tiefschlaf und plötzlich stellten sich drei Engel um mein Bett. Wie sehen Engel denn aus? Die muss man sich so vorstellen wie Weihnachtsengel. Ich sage immer, der sieht aus wie der Engel Gabriel. Ich weiß nicht, wie der Engel Gabriel, ich habe ihn noch nicht gesehen. Der Engel Gabriel ist ja ein sehr machtvoller Engel. Also haben die Flügel? Die haben Flügel. Haben die Locken? Und die haben zum Beispiel blonde Locken und ein goldenes Kleid. Sind das Mädchen? Sind überwiegend Mädchen, ja. Das heißt, die haben Busen? Ja, darauf habe ich allerdings nicht so geachtet. Da würde ich schon hingucken, also wenn ich so einen schicken Engel sehen würde. Na, weil das in dem Moment nicht so eine große Rolle spielt. Man ist ja im ersten Moment erstmal geschockt und sagt sich, was ist denn hier los, ne? Mhm. Geht jetzt die Spinnerei weiter? Also da standen drei an deinem Bett? An meinem Bett und die haben dann zu mir gesagt... Stopp, ich muss das fragen. Haben Engel Gesichter? Kann man richtig Konturen sehen? Gesichter, und, ja. Und Augen? Und Augen und sogar einen Mund, dass sie mit mir sprechen können, und was Zähne. Sie aber selten tun. Und schöne weiße Zähne. Sie sehen sehr menschlich aus. Dann erzähl mal weiter, was die gesagt haben. So, und die haben dann zu mir gesagt, wir nehmen dich als Gesandten. Das heißt, du kannst ab sofort uns einsetzen, wenn du glaubst, dass es richtig ist oder wenn wir dir dafür ein Zeichen geben. Super. Und alles ein bisschen verrückt, ist aber so. Das heißt, du kannst einen Engel zur Lottozentrale schicken, damit du sechs Richtige hast? Nein. Nein. Nein. Also das ist zum Beispiel nicht so, wie wenn man zu Karstadt geht und sagt, ich möchte jetzt dieses bestimmte Parfum haben und der Engel hilft mir dazu, dass ich das finde. Ja. Darum geht es also gar nicht. Um was geht's? Es geht um Folgendes. Die Schwester hat mir einen Engel an die Seite gestellt, der sich manchmal sichtbar macht und manchmal ist er einfach nicht zu sehen. Mhm. Er beeinflusst mein Leben nur dann, wenn etwas Außergewöhnliches passiert oder wenn zum Beispiel meine Krankheit mir große Probleme macht, dann fängt der Engel an, mich zu stützen. Okay, aber was heißt denn, du kannst Engel auf Reisen schicken? Ja, das werde ich dir jetzt erklären. Ich erzähle dir das ganz kurz an zwei Geschichten. Ich habe in Schleswig im Martin-Luther-Krankenhaus gelegen und war abends noch eine rauchen, so um sechs. Und da stand ein Klotz von einem Mann an der Tür mit seinem Sohn und weinte bitterlich. Mhm. Und ich bin auf den zu und habe gesagt, was ist denn los? Ja, meine Frau ist so schwer krank und die soll jetzt gleich noch operiert werden und wir haben große Sorgen. Mhm. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, was ich mache? Ich schicke deiner Frau jetzt einen Engel und dann wirst du sehen, dass es gut wird. Mhm. Am nächsten Morgen kam dieser Klotz und hat sich bedankt, hat mich in den Arm genommen und hat mich gedrückt und hat gesagt, meine Frau hat alles überstanden und es geht ihr wunderbar. Gut, da kann man ja sagen, du hast einfach gute Energie zu dieser Frau geschickt. Nee. Das kann ich nicht, dazu bin ich zu schwach. Mhm. Dieser Engel, der neben mir steht, der gibt mir die Kraft, um die anderen Engel zu verschicken. Hat denn dieser Klotz, um mal in deinen Worten zu bleiben, hat der irgendwas erzählt, dass ein Engel gesehen wurde bei der Frau? Nein, aber er hat nur festgestellt, als er nach der Operation ins Zimmer kam, dass sich die Atmosphäre verändert hatte. Mhm. Also die Spannung zum Beispiel war raus. Also kannst du Engel dorthin schicken, wo Not ist? Zum Beispiel. Das würde ich dir also an der zweiten Geschichte erzählen. Ja. Mein Enkel ist jetzt ein paar Monate alt und in der ersten oder zweiten Woche, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, da musste er operiert werden und mein Sohn war sehr beunruhigt. Mhm. Und meinem Sohn habe ich das erst später gesagt. Mhm. Ich habe dann meinen Engel gesehen und habe gesagt, ich möchte gerne zu meinem Paulchen einen Engel an den OP-Tisch stellen, dass alles gut geht. Mhm. Und am nächsten Tag rief mein Sohn mich an und sagte, Paulchen ist munter wie ein Fisch. Der hat alles bestens überstanden. Jetzt könnte man natürlich sagen, die Ärzte haben ja Zufall. Ihre Fähigkeiten und so. Ne? Aber wie heißt denn eigentlich dein Engel? Der hat keinen Namen. Der hat keinen Namen. Ja, weil der Engel greift nur ein, also in mein Leben zum Beispiel, wenn mir was, ich bin zum Beispiel schwer depressiv. Mhm. Sobald diese Depression überhand nimmt, greift der Engel ein. Hat denn dein Engel zu Paulchen einen anderen Engel geschickt oder ist er persönlich hingegangen? Nein, er hat einen anderen Engel hingeschickt, weil dieser Engel jetzt das ganze Leben Paulchen begleiten wird. Ach, das ist ja praktisch. Der wird den Engel also, das ich sag's mal salopp, nicht wieder los. Was ja in seinem Fall dann gut ist, wenn das ein guter Engel ist. Ja. Kannst du denn wahrnehmen, ob andere Menschen auch einen Engel haben, so wie du? Ja, kann ich. Habe ich denn auch einen Engel? Nein. Nein? Sag ich ganz knallhart, das sehe ich. Das würdest du sehen? Der wäre jetzt. Das würde ich sehen. Er würde sonst wahrscheinlich neben dir stehen oder neben dir sitzen. Wobei mir schon mal eine Anruferin hier in der Sendung gesagt hat, sie sieht einen Engel neben mir. Ja. Mag sein, aber ich sehe keins. Das Einzige, was ich sehe, dass deine Aura sehr hell ist. Was heißt das? Das heißt, dass du eine positive Ausstrahlung hast, dass deine Arbeit, die du hier machst, wirklich Sinn und Zweck hat. Und ich habe ja, letztens gab es da was mit Twitter, dass die Leute sich lustig über diese Sache machen. Mhm. Und deine Kraft und deine Aura hat dafür gesorgt, dass du dich von so einem Quatsche nicht hast unterkriegen lassen. Was meinst du, wie lustig die sich jetzt über dich heute haben? Da kann ich sehr mit leben. Deswegen gehe ich damit behutsam um. Aber Heinz, im Ernst, du bist davon überzeugt und das ist ja auch eine gute Geschichte. Du machst damit ja auch Gutes und bist nicht völlig durchgeknallt oder so. Aber es können natürlich Leute jetzt dir sagen, Mensch Heinz, das findet alles in deiner Fantasie statt. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, das zu beweisen, was du empfindest und siehst? Ich kann es nur beweisen, wenn ich jemanden treffe, der Engel sehen kann. Weil wenn der auf mich zukäme, dann würde der meinen Engel sehen und ich würde seinen sehen können. Ach, das ist ja toll. Hast du denn schon mal jemanden getroffen, der auch Engel... Ja, habe ich gesehen. Die Schwester, die mir das dann gesagt hat, am nächsten Tag, als die reinkam, wo die drei Engel nachts bei mir waren, da konnte ich ihren Engel sehen. Mhm. Und wenn du mal durch die Straßen schlenderst irgendwo... Sehe ich das auch manchmal. Da siehst du manchmal Menschen, die ihren Engel bei sich haben. Wo der Engel den anderen begleitet. Das ist ja irre, das ist ja wie im Hollywood-Film. Ja, könnte man meinen. Deswegen, weißt du, Domir, deswegen gehe ich damit ganz vorsichtig und behutsam um. Damit die Leute nicht sagen, du bist bekloppt. Ja, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ne? Aber es ist zum Beispiel auch so, ich war in der Psychiatrie und da habe ich mit den Leuten zusammen was erarbeitet, ohne... dass ich einen Engel verschickt habe. Hast du denn, apropos Psychiatrie, hast du einem Psychiater mal das erzählt? Was sagt der Psychiater dazu? Ich will es mal ganz so salopp sagen. Er hat in das Gutachten reingeschrieben, dass ich leichte narzisstische veranlagt wäre. Ja, also. Das heißt also, dass ich dazu neige, um das mal auf Deutsch zu übersetzen, zu übertreiben oder mir was auszudenken. Also der Psychiater war nicht so überzeugt von der Engelgeschichte. Nein, überhaupt nicht. Aber dir ist das drissial. Das ist mir, ja. Völlig egal. Weil der Engel sitzt jetzt neben mir und ich kann ihn sehen. Jetzt muss ich dich mal was ganz Intimes fragen. Frag. Nein, es ist nicht intim, aber es geht in die Intimsphäre rein. Mhm. Der Engel ist immer bei dir. Ja, und denkst du dir, wie ist es beim Sex? Ne? So, beim Sex oder wenn du aufs Klo gehst, wie geht denn das? Ja. Dann sitzt der Engel neben dir und guckt zu. Nein, er zieht sich dezent zurück. Ah, und beim Sex auch? Beim Sex auch. Also ich habe ja meinen Partner und wenn wir Sex miteinander haben, dann zieht er sich ganz elegant aus der Affäre. Dann wendet sich der Engel angeekelt ab. Ja, aber nicht, weil er meint, dass es unanständig ist. Ne? Ja. Nein, nicht, weil er meint, dass es eklig ist. Gar nicht. Sondern weil er hier sich sagt, hier findet die schönste Vereinigung von Menschen statt. Also ein toleranter Engel. Ja. Der auch Schwulen gegenüber offen ist. Ja, sehr tolerant. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Aber beim Outing hat er mir geholfen. Hast du denn den Engel, du kannst ja mit dem Engel kommunizieren. Ja. Hast du immer gefragt, ob Engel auch Sex haben? Frage ist mir komischerweise nie eingefallen, weil in dem Moment, wo der erscheint, bin ich ja im ersten Moment erstmal erschrocken, weil der Raum erhält sich ja ganz anders. Also um es mal in ein Bild zu setzen, wenn der Engel da ist, ist es so, als wenn du am Weihnachtsbaum 100 Kerzen hättest. Aber wenn man so einen Engel hat, dann würden mich 100.000 Fragen reizen, die ich ihm stellen würde. Zum Beispiel, gibt's Gott? Ja. Hast du ihn gefragt danach? Dazu muss ich allerdings sagen, ich bin der Meinung, dass es einen Gott gibt und deswegen stellte sich die Frage für mich nicht. Ja, man kann ja mal fragen. Man kann ja mal fragen, gibt es denn nur einen Gott oder vielleicht gibt es sogar mehrere Götter? Der Engel, ich denke, dass es mehrere gibt. Ja, der Engel wird es wissen. Ja. Und kann der Engel, lass mich fragen noch, könntest du über den Engel Kontakt zu anderen Toten aufnehmen? Nein, kann ich nicht. Und zwar hat der Engel einen Satz aus dem Testament zitiert, versucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das ist, als die Jünger in der Grube waren, wo Jesus beerdigt war. Und als er dahin kam, war er ja weg. Und da stellte sich auch ein Engel an die Eingangstür und sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ja, ist ja auch ein guter Spruch. Ja. Ja. Hast du ihn mal gefragt, ob es Satan gibt? Ja, das habe ich ihn gefragt. Und? Wie ist die Antwort? Er hat geantwortet, ja. Der Satan äußert sich in Verführungen. Das fängt also zum Beispiel an, wenn jemand kaufsüchtig ist. Mhm. Dann ist das ein Dings, also was der Satan anstößt. Mhm. Gut, alle Verführungen, Süchte, Könnte man meinen. Also ich habe das jetzt so als Beispiel genannt. Es gibt ja auch noch andere Dinge. Ich merke, dass du rundherum in dieser Welt zufrieden bist, in der du da lebst. Ja, und weil diese Welt hilft mir. Ja, das ist doch wunderbar. Dann werde ich den Teufel tun. Und dir das auszureden versuchen. Wenn du das so empfindest und für dich gut ist und du damit gut klarkommst, wunderbar, weiter so. Guck mal, als meine Schwester mit 35 sterben wollte, da hat mir der Engel eingegeben, was ich ihr sagen soll. Und da habe ich ihr erklärt, wenn du stirbst, ist es so, als wenn du deine Fahrkarte löst und der Schaffner zieht die ab. Und du steigst in den Zug und fährst los. Und ich stelle dir jetzt einen Engel an die Seite, der begleitet dich bis ins Paradies. Und das hat er gemacht. Sehr schön. Heinz, ich danke dir, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Welt der Engel. Ja, und bitte haltet mich nicht für verrückt. Nein. Das ist deine Welt und die ist zu respektieren. Domian, ich freue mich, dass ich dir das erzählen durfte. Ja, vielen, vielen Dank und alles Gute und schönen Gruß an deinen Engel. Mach ich. Wenn man das so sagen darf. Ja, darf man. Okay, alles Gute. Heinz, tschüss. Ciao. So, solltet ihr gerade zufällig reingeschaltet haben, rumgezappt haben, ihr... ist nicht gerade eine dadaistische Vorstellung, sondern wir unterhalten uns über unglaubliche Erlebnisse und ich möchte gerne mit euch über Geister, über Tote, über spezielle Gaben sprechen, über vielleicht Kontakt zu Außerirdischen oder ja mit Engeln. Über Engel haben wir gerade gesprochen. Ihr könnt euch gerne melden unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Habt ihr schon mal so eine richtige Spukgeschichte erlebt? Also viele erleben das ja gar nicht mehr so. Früher, so die ältere Generation erzählt davon ja noch öfter als die Jüngeren, aber das erleben auch Jüngere. Also, wer von euch hat so etwas erlebt? Ich bin verbunden jetzt mit Doro und Doro ist 55. Guten Morgen, Doro. Guten Morgen, Domian. Hallo Doro, ich freue mich, dass du da bist zu unserem schönen Thema unglaubliche Erlebnisse. Ja. Ja, was hast du denn erlebt? Mit 5 Jahren hatte ich eine Nahtoderfahrung. Ich bin eine Viertelstunde reanimiert worden und habe währenddessen den OP-Saal, wo ich noch nie drin war, von oben gesehen. Mhm. Die Geräte, die Leute, habe auch gehört, was sie gesagt haben. Ich habe mich dabei ganz leicht und wohl gefühlt, hatte überhaupt keine Angst. Mhm. Und gut, irgendwann waren die mit ihrer Reanimation erfolgreich und ich war halt wieder in meinem irdischen Leben und war auch glücklich, dass ich wieder gesund war. Mhm. Und 2 Jahre später, als ich 7 war, fuhren wir einfach sonntags, wie wir das so gewohnt waren, zu meinem Großvater, der sehr fit war und gesund. Und wir wollten ihn besuchen, wie wir das immer gemacht haben. Und in dem Moment, als wir losfahren, wusste ich, in dem Moment, wenn wir dorthin kommen, ist er tot. Hast du es deinen Eltern gesagt? Nein, ich habe es niemand gesagt, weil ich dachte, du spinnst. Mhm. Das ist einfach so ein Gedanke, der kommt dir jetzt in den Kopf. Und ich hatte auch gar keine Angst und war auch gar nicht aufgeregt. Ich hing zwar sehr an dem Opa und wir kamen dorthin und die Leute kamen weinend aus dem Haus und der Opa war um 3 Uhr verstorben. Das heißt, du hast den Tod vorher gewusst, geahnt. Ja. Ich war überhaupt nicht überrascht. Gab es das dann im Laufe deines Lebens noch öfter? Ja. Ja? Ja, seitdem immer wieder. Wie oft schon? Das kann ich nicht zählen. Das kann ich nicht zählen. Ich bin Ärztin geworden. Und das war dann immer sehr belastend, wenn ein Patient auf mich zukam, der neu in die Klinik kam, hatte ich dann oft das Gefühl, der ist todkrank, der schafft das nicht. Und es ist dann auch immer in sehr kurzen Zeitabschnitten gekommen. Ohne, dass du ihn vorher untersucht hattest? Ohne, dass ich wusste, bevor du irgendwas wusstest. Mit welcher Diagnose er kommt. Das ist einfach das Gefühl, so wie ich es bei meinem Großvater hatte, das geht nicht gut. Ist das denn dann im privaten Bereich auch noch öfters passiert, im familiären Bereich zum Beispiel? Bei wem noch, außer dem Großvater? Bei meinem Vater, dann in der Nachbarschaft, Und wie alt warst du, als das bei deinem Vater war? Das ist erst vor kurzem gewesen. Das war jetzt erst vor einem Jahr. Ich stelle mir das ausgesprochen belastend vor, wenn man so eine Gabe, nennen wir es mal ja. Gabe, hat. Was ja. empfindest du selbst zu dieser Gabe oder wie empfindest du diese Gabe? Ich empfinde es als sehr belastend. Und ich habe deshalb auch meinen Beruf als Ärztin aufgegeben. Und ich habe eine Tochter, die unbedingt Ärztin werden möchte. Und mein größter Wunsch wäre es gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätte. Weil ich... Also wenn sie nicht Ärztin geworden wäre? Ja. Warum? Ja. Weil sie hat doch sie hat doch offensichtlich diese Gabe nicht. Und dann ist es doch nein, gut. Nein, das habe ich noch nie bemerkt. Ich habe auch mit ihr darüber nie gesprochen. Aber warum sollte sie dann nicht Ärztin werden? Weil ich weiß, wie belastend es ist, Menschen sterben zu sehen. Ich habe auch jahrelang in der Kinderheilkunde gearbeitet und konnte irgendwann nicht mehr Kinder sterben sehen oder vorher wissen, dieses Kind schafft es nicht. Okay, aber das ist ja ein ganz großer Unterschied, ob man das vorher weiß, so wie du, oder ob man normal als Arzt oder Ärztin arbeitet und eben mit dem Tod dann auch konfrontiert wird. Ja, deshalb lasse ich sie ja auch ihr Studium machen und rede ihr da nicht rein. Du hast gerade gesagt, du hast es ihr noch nie gesagt. Wer weiß das denn sonst in deinem Umfeld, dass du diese Gabe hast? Ich habe mal mit einer Psychologin darüber gesprochen und auch mal mit einer gut befreundeten Kollegin. Wie hat die Psychologin zum Beispiel darauf reagiert? Die Psychologin hat es versucht, irgendwie zu erklären, dass man das vielleicht vorher fühlt, wenn man halt in dem Beruf tätig ist. Aber ich habe diese Eigenschaft ja seit meinem 7. Lebensjahr. Ja, eben. Du hast es ja eben auch außerhalb des Berufes. Ja, auch da. Ja. Also ich glaube, in so einem Fall endet die Weisheit der Psychologie und der Psychiatrie. Ja, also das hat mir auch nicht weiter geholfen. Das glaube ich, ja. Was glaubst du, woher kommt das? Was ist das, was du da kannst? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es auch den umgekehrten Fall gibt, dass es einen Koma-Patienten gab, wo der Chefarzt gesagt hat, immer wieder die Pupillenreaktion beleuchtet hat und gesagt, da ist keine geistige Aktivität mehr, der wird nie mehr wiederkommen. Und ich habe diesen Patienten halt immer wieder verbinden müssen. Der hatte eine schwere offene Wunde und habe den täglich gepflegt und habe gesagt, der reagiert. Der reagiert auf das, was ich sage. Und er wird es überleben. Und er hat es überlebt. Und der Chefarzt hat mich ausgelacht, hat gesagt, nee, Frau Fein, es geht nicht, es klappt nicht, das wird nie sein. Und der ist mir dann ein Jahr später, wurde er aus der Klinik entlassen und er wurde mit dem Rollstuhl von seinem Sohn entgegengefahren und er hat mich begrüßt, er hat mich erkannt. Und aber das ist ja ich weiß also auch, das ist das Umgekehrte. Das wiederum ist ja eine tolle Geschichte, wo ich dann wieder schon wieder denke, schade, dass du keine Ärztin mehr bist. Vielleicht hättest du sogar das ein oder andere Leben retten können, das deine Kollegen schon aufgegeben hatten. Aber es war halt überwiegend ich verstehe. Ja, Todesbotschaften, nenne ich es jetzt mal, oder... Du hast. Ich das ist einfach ein Gefühl. Ich sehe diesen Menschen, sehe ihn in die Augen, weiß nicht, was er hat und weiß, der wird in der nächsten Zeit sterben. Du weißt aber dann nicht, woran er sterben wird. Nein, wo, das weiß ich nicht. Kannst du das erklären, woran du das siehst, dass er stirbt? Nein. Das ist einfach ein Gefühl, eine Gewissheit, die in dir aufkommt. Dieser Mensch ist dem Tod geweiht. Ja, und zwar unmittelbar vom Tod bedroht. Kann das passieren, dass du, ich sage es mal ganz, ganz trivial, du gehst zum Bäcker und stehst an der Theke und neben dir steht ein Mensch. Kann das da auch passieren, dass du das fühlst? Ja. Wie oft kommt das so im Monat vor oder in der Woche? Gott sei Dank nicht so oft im Monat. Es alle paar Monate, dann es häuft sich manchmal und dann ist es wieder eine Zeit lang nicht. Da passiert auch nichts. Aber es ist mir auch schon passiert, dass ich halt mit jemandem auf der Straße gesprochen habe, aus meinem Bekanntenkreis und am nächsten, ich wusste es, und am nächsten Tag hat er einen Autounfall tödlich. Das ist ja hochgruselig letztendlich. Ja, so. Das ist was, was mich sehr belastet. Das glaube ich. Wo ich auch Angst habe, drüber zu sprechen, weil ich denke, die Leute halten mich für verrückt. Oder in der Zeit, als ich als Ärztin gearbeitet habe, hatte ich sogar manchmal die Angst, als ich mit meiner Kollegin da gesprochen habe, dass da irgendjemand vermutet, dass ich da vielleicht auch noch einkreise. Ach so, um das zu bestätigen quasi. Ja, ja. Ach so, ja. Das ist ja dann sehr weit hergeholt. Du hast dieses große Studium abgelegt, du hast deine Ausbildung gemacht, was ja alles sehr aufwendig und sehr anspruchsvoll ist, und hast jetzt wegen dieser Gabe deinen Beruf an den Nagel gehängt. Wie lange jetzt schon? Du bist jetzt erst 55. Wie lange arbeitest du nicht mehr als Ärztin schon? Seit 2008. Seit 2008. Und was machst du anstelle dessen beruflich? Oh, gar nichts. Bist du verheiratet? Ich bin geschieden. Oder hast du einen Freund oder eine Partnerschaft? Ich hatte einen Freund vor dieser Heirat. Und da wusste ich das auch. Das war, als ich 18 war. Und ich wollte mich dann halt, weil ich nicht sofort in Deutschland einen Studienplatz bekommen habe, in England bewerben. Und in England hatte ich auf einmal auch das Gefühl, ich muss ihn dringend erreichen, muss ihn anrufen. Das war noch in den End-70er Jahren, da konnte man so mit Münztelefon und Ähnlichem operieren. Und habe ihn nicht erreicht und wusste, da ist was ganz Furchtbares passiert. Und komme nach Hause und fahre an meiner Studentenwohnung vorbei, die in einem anderen Ort war, wo er studiert hat. Und fand auf der Treppe eine Todesanzeige. Ich brauchte nicht zu lesen, woher die kam. Ich wusste, was passiert ist. Du kannst also auch nicht warnen. Nein. Weil du nicht weißt, wie dir die Person stirbt. Also wenn du wüsstest, dass es geschieht ein Unfall, dann könntest du ja vielleicht warnen. Aber das geht alles nicht. Ich kann auch nicht warnen, weil ich auch immer denke, jedes Mal, wenn ich sowas erfahre, diesmal ist es nicht so. Du irrst dich. Das ist nicht so. Und ich würde niemals auf einen Menschen zugehen und ihm sowas sagen. Nein, das kann man nicht. Ich weiß nicht, wie er das verkraften würde. Wenn mir das jemand sagen würde, würde ich sagen, du spinnst. Mir geht's gut. Glaubst du denn, dass du deinen eigenen Tod auch irgendwann fühlen wirst? Ich fürchte ja. Also ich weiß nicht, ob ich es fürchten muss. Ich denke mir, es ist vielleicht manchmal auch besser zu wissen, wann man geht. Aber ich denke auch nicht, dass ich sehr lange vorher das weiß. Ich erfahre es ja auch immer sehr unmittelbar. Du hast es jetzt zum ersten Mal in einem großen Kreis erzählt. Ja. Stelle ich mir auch bedrückend vor, wenn man das ganze Leben mit so einer Gabe durchs Leben geht und das eigentlich keiner weiß und man sich das nicht traut zu sagen. Ja, ich habe es ja versucht. Ich wollte ja halt mit der Psychologin. Mit den beiden, ja klar, aber so im näheren Kreis nicht, mit Verwandten oder mit Partnern, das hast du nicht gemacht. Nee, das geht gar nicht. Das geht nicht. Ja, du, da kann ich dir natürlich auch nichts zu sagen, das ist dir völlig klar. Du hast es uns heute erzählen können. Mehr ist nicht möglich. Ich hab sowas schon mal gehört, dass Menschen können. Und mich würde so eine Gabe auch sehr bedrücken. Aber ich glaube, du musst es als Schicksal akzeptieren, dass das so ist. Ja. Und du tust es ja auch. Ja. Aber es ist sehr schmerzhaft. Jetzt frage ich trotzdem, du kommst aus dem Fach, du kennst alles, aber dennoch frage ich oder biete ich es dir sehr gerne an, dass du jetzt auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen führen kannst. Möchtest du das? Ja, das wäre vielleicht ganz hilfreich. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Dann danke ich dir sehr für dein Vertrauen. Ich erahne, was das bedeutet hat, dann zum ersten Mal so etwas so zu sagen in der Öffentlichkeit. Ich nehme das sehr ernst. Ja, ich habe halt Angst, dass mich halt Leute kennen. Mhm. Liebe Dore, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen, du wirst von Henning, unserem Psychologen, heute Nacht zurückgerufen. Und okay, ich wünsche vielen dir Dank. Alles Gute von Herzen, alles Gute. Dankeschön, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 1:40 Uhr haben wir. Unser Thema heißt unglaubliche Erlebnisse und ich möchte gerne mit euch über solche reden. Zum Beispiel gerne jetzt auch mit Siegfried 62. Guten Morgen, Siegfried. Ja, guten Morgen, lieber Domian. Hallo Siegfried, hier steht bei mir im Computer Siegfried und Nora. Was ist Nora? Ich heiße mit Nachnamen Nora. Ach, Entschuldigung. N-O-R-R-A. Also, Entschuldigung. Siegfried ist einmal IE und D. Okay, normalerweise stehen die Nachnamen hier nicht. Deswegen ah, ich bin nämlich auch im Facebook und für das Thema, wo ich spreche, da bitte ich all die Leute, die das nicht glauben können, die können das alle über Facebook sehen. Gut. Siegfried Nora, so weiter. So, okay. Siegfried, weswegen rufst du zu dem Thema an? Was ist ja, deine ich bin Unglaubliche? Ein echter Außerirdischer, lieber Domian. Du bist ein Außerirdischer. Ein richtiger, echter. Und Außerirdische haben auch Vor- und Nachnamen? Nein, es ist also, ich habe eine echte außerirdische Seele seit über 32 Jahren. Von welchem Planeten kommst du? Oh, das kann ich biete dich an, dass du eines Tages bei mir ein paar Stunden zu Besuch kommst und dann hast du keine Zweifel und dann kann ich dir diese Dinge auch alle beantworten. Das ist eine fürchterliche Frage, die würde in den Rahmen sprengen. Aber das ist ja eine naheliegende Frage, wenn du ein Außerirdischer. Na gut, dann sag ich's dir. Stopp. Ich komme aus einem anderen Omniversum. Da hast du nie gehört. Also es gibt nicht nur ein Universum, sondern es gibt 28.000 Universum. So genannt wird das mit Omniversum. Okay, davon gehen ja sogar hochseriöse Astrophysiker von aus, dass wir vielleicht eingeschachtelt sind in verschiedene Universen. Ja. Gut, da kommst du aus einem anderen Universum. Wie bist du denn hierher gekommen? Ich bin also wie gesagt als Geistwesen hier über ein Raumschiff transportiert worden auf diesen Herrn Siegfried Nohr vor 32 Jahren und der war vorbereitet oder sagen wir so, er war der beste vorbereitete Mensch, um quasi diese Erde zu retten. Wo ist denn dieser ehemalige Erdenmensch Siegfried Nora? Der wohnt ganz in deiner Nähe sogar. Aber das bist ja jetzt nicht du. Du hast ja nur den Körper genommen von diesem Menschen. Oder wie verstehe ich das? Ja, ich habe ihn nicht genommen, sondern das war natürlich ein selbstverständliches, wie soll ich sagen, der hat also, nachdem er mich kennengelernt hat, und er war ja selbst vorher schon so vorbereitet in der Richtung. Von wem? Von sich selbst. Er war vorbereitet, dass so etwas passieren würde. Dass ja, er war so intelligent, er hatte 4 ausgelernte Handwerksberufe, er war Computerfachmann. Ja, okay, gut, na schön. Aber dann bist du in diesen Menschen reingefahren, da du ja ein Geist bist. Ja, das waren also Geist, beziehungsweise Geist ist ja wichtiger noch wie ein Körper. Das hat circa 7 Minuten gedauert. Ach, okay, ging mal flott. Nur bei anderen geht es noch schneller, aber die Seele war so groß und mächtig, dass die also 7 Minuten braucht. Jetzt frage ich mich natürlich, was dieses Wesen von diesem fernen anderen Universum, was willst du hier? Ja, das ist eine gute Frage. Und die möchte ich auch langsam beantworten. Sehr gerne. Um niemanden aufzuregen. Genau. Es geht sich darum, die ganze Welt erlebt jetzt in kürzester Zeit eine riesengroße Wende. Ich hoffe, eine gute. Aber nur eine gute. Oh, das ist gut. Die gesamte Negativität wird hier beseitigt. Ja. Und was bleibt denn übrig? Ein Paradies auf Erden, oder wie? Ganz genau. Ach, guck mal, da freuen wir uns doch alle. Da haben wir mal gute Nachrichten, nicht? ISIS Verlass und 1000 auf. Kriege irgendwo. Das habe ich als Kind mir schon ausgedacht, also, dass das so kommt. Ne? Ich habe es als Kind schon telepathisch gehört und so weiter. Also ich habe gar kein anderes Bewusstsein vorher gehabt. Ja. Deswegen, wie gesagt, ich war ja vorbereitet, als diese Seele kam. Aber ich wusste nicht wirklich, also ich rede immer mal so, aber ich bin ja ich bin ja nur eins, ne? Verstehst du? Oder nicht? Nee, das versteht nicht jeder. Also du bist nochmal um. Ja, aus diesem Körper. Ja, ja, klar. Du bist hier, um Gutes auf der Welt zu. Habe Verbindung telepathisch die ganze Zeit zu Raumschiffen, zu riesengroßen Mengen Flotten, riesengroß, ein Raumschiff so groß wie London. Wo sind denn diese Raumschiffe? Die sind alle um unsere Erde herum, sind alle da, sind alle bereit für diese große Wende. Und aber das hat damit zu tun, dass ihr Menschen alle aufwacht. Aber die NASA und ach, hör auf mit die. Gott, die verarschen euch. Naja, aber die müssen das doch sehen, wenn da große Raumschiffe. Die haben Angst vor uns. Echt? Haben die Angst vor aber euch? Aber sicher. Und unser BND hat euch auch noch ach, nicht... Ach, hör auf, ey. Die lachen wir aus. Bist du denn der einzige Mensch von... Wesen auf Erden von... Ganz, ganz viele. Und ganz viele bei dir jetzt, die zuhören, die werden wach. Und alle meine Leute sind schon vorbereitet, weil ich jetzt spreche mit dir. Siegfried Norra. Siegfried Norra mit zweimal IE und D am Ende. Natürlich, ich hab's schon verstanden. Facebook. Natürlich, ja, ja. Wie erkennt man euch denn... Nein, nicht jeder erkennt uns. Und lieber Domian, ich würde dir so gerne mal die Wahrheit für dich und alles, für deinen Unglauben und für deine, mein Gott, ich habe gerade zugehört. Ich höre dir immer zu eigentlich, aber wenn du mich besuchen kommst, dann hast du keine Zweifel für all deine Leute, auch was die vorhin gesagt haben, alles und so weiter. Ich glaube, wenn ich zu dir komme, brauche ich danach erstmal eine Valium. Nee, die kriegst du hier schon geistig. Ja, du hättest mir viel zu sagen. Vielleicht sagst du es mir jetzt doch mal in so ein paar Stichworten. Ich bin also auf dem Irrweg mit meinem skeptischen Haltung. Ja, aber das können wir nicht am Fernsehen machen. Nein, verstehst du, ich kenne mich mit allem aus. Also wie soll ich sagen, also Psyche und was denn, ach Gott. Gibt es denn, das muss ich dich fragen, wo ich nur schon mal so eine Chance habe, mit so jemandem zu reden. Gibt es denn unter den Mächtigen auf der Welt, also Obama, Merkel, Hollande. Lass mich fertig fragen. Die haben doch keine Macht. Lass mich mal zu Ende fragen. Gibt es da einen von euch drunter? Das darf ich nicht sagen. Ja, das klingt aber eventuell ja. Das sollt ihr so glauben, wie ihr das für richtig haltet. Wir schützen uns. Ja. Wir schützen unsere Leute. Wann kommt die große Wende auf der Welt? Je schneller ihr erwacht, je schneller du mit erwachst. Jeder einzelne Mensch ist ein mächtiger Gott, ein unvorstellmächtiger Gott, nur es glaubt keiner. Ja, es kann keiner glauben. Man hat euch ja auch die Kraft genommen. Aber die Menschen verändern sich ja schon seit Tausenden von Jahren nicht. Warum sollten sie sich jetzt... Alles gelogen. Alles, was ihr wisst, ist gelogen. Alles. Aber die Vergangenheit, die wissen wir ja. Wir wissen ja, dass es das... Die hat man euch falsch erzählt. Das ist gelogen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass wir das Dritte Reich und den Nationalsozialismus und den Kommunismus nicht anzweifeln sollten. Das gab es leider. Und wenn ihr nicht aufpassen würdet oder wenn nicht unsere Brüder kämen und würden euch uns alle retten, dann würde das der Dritte Weltkrieg geben. Warum? Voll zugange. Warum, wenn ihr denn so gut seid, warum habt ihr denn sowas wie Hitler und Stalin zugelassen? Das müsste ich dir alles in langen Gesprächen führen. Guckt auf der Facebook-Seite. Das ist ja alles. Lieber Siegfried, du bist dann der erste Außerirdische, mit dem ich gesprochen habe. Das ist eine Premiere nach fast 20 Jahren hier. Ich danke dir, dass du angerufen hast und deine Worte klingen jetzt in uns nach und wir hoffen auf die gute Wende auf der Welt. Da verlasst euch drauf. So, danke für den Anruf und alles Gute. Bitte schön und tschüss, lieber Domian. Tschüss. Ich glaube, er hat es wirklich alles ganz ernst gemeint. Ne? Total ernst. Siegfried Norra. Das ist der erste Mensch, den ich richtig mit Nachnamen hier anspreche. Siegfried Norra. So, hier ist Jasmin. Jasmin ist 38. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Domian. Hallo, Jasmin. So, jetzt kommt deine unglaubliche Geschichte. Ich bin gespannt. Ja, also ich kann nicht mit einer außerirdischen Geschichte erzählen, etwas auffahren. Und bei mir ist es auch ein unglaubliches Erlebnis, einfach für mich persönlich. Es geht um meine verstorbene Mutter. Mhm. Wann ist deine Mutter verstorben? Am 13.07. jetzt, neulich. Oh, das ist ganz frisch. Das tut mir leid und mein Beileid nachträglich. Vielen Dank, Domian. Es ist so, ich habe meine Mutter schon einige Jahre nicht gesehen gehabt, keinen persönlichen Kontakt gepflegt, ungefähr roundabout 5 Jahre. Wie kommt das? Sie wollte das nicht. Warum nicht? Es gibt noch eine Schwester, meine Schwester, zu der ich sehr guten Kontakt pflege. Wir sind 2 Töchter und sie hat uns einfach ja, nicht mehr gewollt. Wie soll man das sagen? Sie hat uns nicht gewollt, nicht geliebt, nicht haben wollen. Sie hat uns das Leben schwer gemacht. Zeit meines Lebens hat meine Mutter mich gehasst, hat mich nicht angenommen, hat mir das Leben erschwert, hat mir viele Dinge einfach kaputt gemacht. Und irgendwann musste ich für mich die Entscheidung treffen. Ich bin dann also aus dem Ruhrgebiet weggezogen, bin nach Norddeutschland gezogen, 2008 war das, um einfach auch für mich, obwohl ich schon eine erwachsene Frau war, Schutz vor ihr zu haben. Um so, einfach nicht mehr. Soweit genau. die traurige oder nicht schöne Vorgeschichte. Genau. Und dann ist jetzt deine Mutter am 30.07. gestorben. Genau. Es war also so, dass die Kriminalpolizei vor meiner Tür stand, weil erst die Todesursache unklar war. Es hat sich aber dann schnell geklärt. Und für mich war es dann ein großer Schock, doch, weil irgendwo liebt man auch eine, soll man sagen, schlechte Mutter. So, und dann viele, viele Tage, Wochen später war es dann so, dass ich in meinem Schlafzimmer, ich lebe alleine mit meiner Hündin zusammen und meine Hündin wurde unruhig. Das ist eine Labradorhündin, ganz jung, 2 Jahre alt, sie wurde unruhig, hat die Augen aufgerissen, guckte mich also ganz ängstlich an. Ja, und ich habe das einfach körperlich, physisch so gemerkt, dass ich, wie soll man das sagen, das ist schwer zu beschreiben. Ich versuche das mal, weil ich auch ein sehr ungläubiger Mensch bin, für alle normalen Menschen, die jetzt zuhören, so zu sagen und zu beschreiben, dass ein großer Energieschwall das Schlafzimmer und Raum erfüllte, wie eine große runde Kugel, die auch wirklich warm und hell war. Ich wollte wirklich gerade erst schlafen gehen, war noch ganz wach und hell und es hat mich mit Angst erfüllt. Ich wollte das nicht haben und habe das nicht gemocht. Und ich wusste in dem Moment wirklich, es ist meine Mutter, also quasi ihre Seele so. Das war dir in dem Moment völlig klar? Es war mir völlig klar. Ich habe es auf allen Ebenen einfach so gespürt. Das kann man menschlich auch wirklich nicht richtig erklären. Es ist so... Wenn man das wirklich mal dann spürt und erlebt, dann weiß man das einfach und das Herz geht auf. Wie lange hielt diese Erscheinung an? Vielleicht waren das einige Minuten so ungefähr. Es war ganz warm, es war angsterfüllend für mich so. Obwohl und ich habe auch gesagt, ich möchte das nicht. Obwohl es schön war, war es angsterfüllend. Ich wollte das nicht. Ich habe wirklich gesagt, ich möchte das nicht. Geh weg von mir. Ich möchte das wirklich nicht. Aber ich habe in dem Moment, als hätte ich keine Kontrolle mehr über mich gehabt, konnte ich das nicht beeinflussen. War es dann ging mein, plötzlich? Ja? War es dann plötzlich so weg, wie es plötzlich gekommen ist? Nein, nicht wirklich. Es war noch da und es kam immer näher, ganz nah, bis wenige Zentimeter an mich ran und es wollte einfach in mein Herz hinein, so quasi in das Zentrum der Liebe ist mir dann gekommen. Ich kann das überhaupt menschlich, ich kann es nicht erklären, Domian. Es war einfach ein Gefühl der allumfassenden Liebe. Es war nichts Menschliches mehr da. Es war einfach ein allumfassendes Sein. Ja, aber dann muss es doch eigentlich für dich schön gewesen sein. Dann wurde es nämlich auch schön. In diesem Moment war es ein Gefühl von... Es ist schön, es ist warm, es ist wohlig. Und dann kam auch für mich die Botschaft, Jasmin, ich liebe dich, ich habe dich immer geliebt und es geht um die Liebe. Nimm das heißt, in dein Herz, nimm es auf. Das heißt, man könnte sagen, und konntest du das rekonstruieren, war das die Todesstunde, Minute deiner Mutter? Ja, das kann man leider so sagen. Das kann man leider so sagen. Warum sagst du leider? Ja, es war, eigentlich ist das schön, weil ich noch nicht menschlich wirklich das so fassen und glauben kann und weil ich immer so gerne, weißt du, das ist schwer für mich. Für die Menschen, alle, die jetzt zuhören, wir haben alle Freunde und Angehörige, Bekannte in unserem Leben und wie oft sagen wir uns ja dann und dann und so und so und dann vergehen so viele Jahre oder Monate oder Wochen ohne Kontakt und man ist sauer aufeinander und was weiß ich nicht, alles was war und hätte man doch und. Du glaubst, ihr habt viel versäumt. Ja, genau. Jetzt langsam komme ich damit in die Versöhnung und jetzt merke ich auch so vom Herzen her, versöhne ich mich damit. Aber nur durch dieses unglaubliche Erlebnis, Ereignis. Und ich habe auch eine wirkliche Todesangst. Wir wissen ja alle nicht, was dann wirklich ist oder was dann wirklich kommt. Aber ich glaube für mich, ähnlich wie die Buddhisten das sagen, dass doch die Seele im Körper ist und diese vielleicht den physischen Körper verlässt und dann... Wer weiß, vielleicht also, ist ja da noch so was Allumfassendes. Man kann es ja so deuten, dass deine Mutter, was auch immer das war, dann nennen wir Seele oder wie auch immer, zu dir gekommen ist, um sich zu entschuldigen und um dir zu zeigen, dass sie dich, wie du es auch gerade gesagt hast, dass sie dich trotz all der schlimmen Sachen in ihrem tiefen Inneren geliebt hat oder liebt. Und das ist ein etwas tief Versöhnliches. Das ist so tief versöhnlich, Domian. Ich habe seitdem wirklich, ich habe 20 Jahre lang Depressionen hinter mir. Ich habe 25 Jahre schlimmste, schwere Migräneattacken, war viele Jahre lang wirklich arbeitsunfähig. Und ich habe jetzt seit wenigen Wochen einfach eine Lebensfreude in mir, einfach ein Neubeginn. So, Jasmin, jetzt geht's los. Jetzt ist deine Zeit. Du bist 38 Jahre jung. Mensch, starte durch und es ist so pure Lebensfreude einfach. Es ist einfach unglaublich. Finde ich eine schöne Geschichte. Und vor allen Dingen lehrt uns... Ja, die wollte ich einfach erzählen. Ja, und diese Geschichte lehrt uns auch, dass wir alle mehr im Hier und Jetzt leben sollten und uns nicht vertrösten sollten auf später, nichts verschieben sollten, sondern jetzt das Leben und die Gelegenheiten beim Schopfe greifen sollten. Ganz genau, Domian. Und deswegen, ich habe zwei beste Freundinnen und denen habe ich einfach mal Karten geschrieben und kleine Geschenke gekauft und die habe ich denen einfach jetzt mal zukommen lassen und die haben sich ganz gewundert und geguckt und einfach nur mal so, kein Geburtstag, kein Weihnachten, kein gar nichts, einfach mal den Menschen sagen, so hier, ich mag dich, ich hab dich lieb, einfach nur mal so. Und das ist so mit, trotz der unglaublichen Erlebnisse, einfach auch so meine Botschaft an all euch Menschen. Jasmin, ich danke dir sehr, dass du uns das erzählt hast. Eine sehr schöne Geschichte. Und lass es dir gut gehen und alles Gute weiterhin. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Du dir auch. Tschüss. Und hier ist die Heidi noch. Die Heidi ist 49. Guten Morgen, Heidi. Ja, guten Morgen. Hallo, schön, ich bedanke mich für den Rückruf. Sehr gerne. Du erzählst uns auch noch deine unglaubliche Geschichte. Ja, das muss ich euch erzählen. Gerne. Aber was Schönes. Ja, leg los. Ich habe mich nach meiner Trennung getrennt und bin in der Zeit dreimal umgezogen. Und hat man Höhen und Tiefen, ganz normal, wie es so im Leben ist. Und da kam auf einmal eine Erscheinung, ein kleines Männchen, ein Gnom, so wie ein dreijähriges Kind oder zweieinhalb. Wo? Auf der Straße oder im Zimmer? Nein, in meiner Wohnung. Ein Gnom kam, ein kleiner süßer Gnom. Ja, lustig, ganz lustig. so ein bisschen wie Pinocchio. Nein. Ja, außer die lange Nase. Okay. Aber die großen Ohren sind schon da. Mhm, okay. Ja, wirklich. Genau, da sagst du jetzt was. Große Ohren. Witzig. Und die ersten Jahre habe ich den nur alleine gesehen. Hat er was gesagt? Wie gesagt, ja, einmal. Aber nur einmal. Und was hat er einmal gesagt? Sowas wie Nadu. Das finde ich ja sehr süß. Der Gnom hat einfach gesagt, Nadu? Ja, war wirklich so. Ich habe so ein Fass, also ne, und dann hat er sich mit seinem Arm, Ellbogen aufgelehnt und sagte, na du. Und ich hatte ja mittlerweile auch keine Angst mehr. Die hatten Sachen versteckt und jegliches. Ich habe Schlüssel gesucht. Ach so, der hat den Schelm im Nacken gehabt, der hat Sachen versteckt und so. Ja, ja, klar, ja, okay. Total. Das macht er heute noch, nicht mehr so oft. Das heißt, er lebt immer noch in deiner Umgebung? Ja, der ist noch da. Und du weißt aber nicht, warum er da ist? Eine Ahnung habe ich. Sag. Aber warum? Also die Ahnung? Was hast du? Ich habe mich nach meiner Trennung, also ich habe einen Bruder, der ist verstorben. Aber nicht so tolle Sache, aber das ist schon ganz lange her. Da habe ich mich getrennt. Aber das war natürlich nicht so toll, weil die ersten anderthalb Jahre eine schwere Zeit. Aber ich beiß mich so durch. Und irgendwann mal, da habe ich mich mit meinen drei Kindern richtig schön sortiert, habe meinen Job, den ich heute noch habe. Und sag mal schnell die Ahnung, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Was ist deine Ahnung, warum der da ist? Ich glaube, dass mein verstorbener Bruder Ach so, aber der könnte doch Und er war früher immer schon so lustig. Aber der könnte doch mal ein Wort sprechen. Ein bisschen mehr als nur... Der könnte doch mal ein bisschen mehr mit dir sprechen, der Gnom. Mann. Vielleicht möchte er das ja nicht. Vielleicht macht er das ja nochmal. Ja, vielleicht. Aber es ist lustig. Es ist ja nicht so... Ich habe ja die ersten Jahre... Ich denke, boah, die halten mich ja für verrückt. Also Mein Sohnemann hat ihn gesehen und meine Freundin auch. Ach so. Ja, jetzt wird's ja ganz, ganz verrückt. Das können wir leider nicht vertiefen, weil die Sendung gleich vorbei ist, liebe Heidi. Aber wir nehmen es mal einfach so hin, dass du einen Gnom hast. Und da beneiden wir dich zu Hause. Okay. Alles Gute, tschüss. Ja, das dürfte ciao. Mich auch beneiden. Ja, tschüss, ciao. Ja. Ciao. Gut. Ihr Lieben, Tim Dohnke, Reine Technik. Bis morgen. Ciao, ciao.